Diese Frage können wir nicht beantworten, beim besten Willen nicht und auch weltweit kann es niemand beantworten. Was wir wissen, dass es ein kulturübergreifendes, auch zeitübergreifendes Phänomen ist, dass es zu allen Zeiten offenbar in allen Kulturen in einer bestimmten Häufigkeit gegeben hat. Das ist das, was man einigermaßen vertreten kann zu sagen. Das ist ein extrem seltenes Phänomen, Gott sei Dank, das kann man auch hinzufügen. In den USA gibt es dieses Phänomen häufiger. Das erklärt man sich unter anderem durch die große Verfügbarkeit von Waffen dort. In Deutschland gibt es das erst seit dem Ende der 90er Jahre. Warum? Sagen wir mal so, die Untersuchung von Amok in Amerika ist nicht vergleichbar wie bei uns. Die Studien, die wir gemacht haben, gibt es sonst ganz selten. Wir haben mit der New York Times fortfessend eine Replikationsstudie versucht, so ähnlich wie wir sie hier in Deutschland gemacht haben. Also es gibt weltweit keine präzisen epidemiologischen Daten bei einem klar definierten Amok-Begriff. Also man kann Amok vieles nennen. Man kann Amokfahrten nennen, ne? Oder Autobahnfahrten. Also das ist jetzt schon ziemlich schwierig. Die Amerikaner haben gefunden, dass die Häufigkeit von Amok, die haben also schwere Taten genommen, nicht annimmt, ausgenommen derer von jugendlichen Tätern. Wir haben gefunden in der Vergleichsuntersuchung von 2 Jahrzehnten, die jugendlichen Täter werden nicht mehr, aber sie werden jünger. Wäre dann eine allgemeine Entwicklung. Also generell werden Straftaten bei Jugendlichen im Körperbereich gehen immer weiter runter, also genauso wie Selbstmordtaten. Das ist also eine allgemeine Entwicklung. Man kann nicht sicher sagen, das ist häufiger. Andererseits, es gibt Imitationseffekte und das scheint bei diesen Shootings schon eine Rolle zu spielen, sodass gewissermaßen innerhalb eines Segmentes, innerhalb des Gesamtspektrums Amok, die häufiger werden als Typ. Wir hatten sowas mal als Panzerfahrt. Das gab es nachher nicht und vorher nicht, aber auf einmal imitierten Soldaten Panzerfahrten. Könnte dieser Amoklauf in den USA, in Alabama, mit all den Bildern auch so eine Art Initialzündung für die Tat in Baden-Württemberg gewesen sein? Letztlich nicht auszuschließen. Und dazu muss man dann natürlich immer sehen, ob es konkrete Bezüge gegeben hat. Also man weiß, nach Littleton gab es eben solche Imitationen, gleiche Kleidung, gleiche blaue Haarfarbe von Schülern, auch schwärmerische Äußerungen über dieses Littleton, diesen Amoklauf, aber auch da ja untypisch 2 Jugendliche, die das gemacht haben. Also Jugendliche haben offenbar eine höhere Kommunikationsbereitschaft. Etwa 1/3 dieser jugendlichen Schulshooters kommuniziert seine Absicht, aber eben doch nicht alle. Aber alle fallen irgendwie auf durch Wesensveränderung, Verhaltensveränderung oder so. Da ist die Frage, gibt es ein bestimmtes Profil dieser Täter? Nee. Die kann man nicht erkennen. Man kann, es gibt ein Profil, aber das Profil ist viel zu häufig, viel zu unspezifisch, greift nicht. Also, es geht um kontaktgestörte, schwierige, emotional instabile, impulsiv aggressive, aber auch passiv scheue junge Männer, die in irgendeiner Weise, Frauen ganz selten, aber es gibt's auch, die in irgendeiner Weise fehlangepasst sind. Ähnlich auch bei Erwachsenen. Die dann anhand irgendeines Ereignisses, wenn sie große Fallzahlen sehen, nicht? Eine Entlassung von der Schule, Schwierigkeiten im Beruf, Schwierigkeit mit der Freundin, Schwierigkeit mit den Eltern, vielleicht auch Computer gespielt haben und solche Dinge mehr, auffällig sind. Aber wenn sie es umkehren und sagen, bei einer so extrem seltenen Tat, da muss ja was ganz Besonderes sein. Und dieses Besondere finden sie eben nicht. Das Besondere könnte in biologischen Faktoren liegen. Was raten Sie denn Lehrern zum Beispiel, wie sie mit diesem Phänomen umgehen sollen? Das ist relativ klar. Also das kann man auch so sagen. Es hat sich nicht bewährt, irgendeine Form von Profiling zu finden. Also alle schüchternen und manchmal wütenden jungen Männer mit Schwierigkeiten mit Freunden nehmen, dann können sie ihre Schule zusperren. Der entscheidende Punkt ist, dass man konkrete Gefahrenelemente genau beurteilt. Also wenn ein Lehrer erfährt, da hat ein Jugendlicher irgendwann so eine Amokdrohung ausgestoßen in so einem Streit mit einem anderen, na gut, dann nimmt man das zur Kenntnis und dann stellt man vielleicht fest, der hat eine Freundin, hat gute Leistung, der fühlt sich zu Hause eigentlich ganz wohl, es war sehr interaktionell, dann ist das kein hoher Grad von Gefährdung. Stellt sich aber heraus, der ist immer nur mit Internetseiten beschäftigt, wo es um Gewaltverherrlichung geht oder gar mit spezifischen Vortaten. Der ist konkret bewaffnet in die Schule gekommen. Der hat konkret schon Schüler mal bedroht oder ihnen eine Waffe gezeigt unter Ankündigung vom Amoklauf. Dann ist ein hohes Gefährdungsmoment und da muss man auch intervenieren. Aber das Profiling an sich, der Typ des Täters spielt dabei eine sehr untergeordnete Rolle.